Lektion 4, Übung F. Hatte er das? Hatte er das? Ihr wart gut. Ihr wart gut. Es gab 10. Es gab 10. Vier waren hier. Vier waren hier. Hier war einer. Hier war einer. Habt ihr frei? Habt ihr frei?